Der Taubenfütterer. Braungebrannt und vollgesogen von der Fülle dieser Welt, fühle ich weiter mich gezogen, bis mein Pfad ins Dunkle fällt. Hermann Hesse, Gang am Abend. Es sind Brüder. Es müssen Brüder sein. Das war mir von Anfang an klar, seit ich hier im Sommer vor 2 Jahren eingezogen bin. Sie sehen sich zu ähnlich. Beide sind so um die 70. Sie wohnen zusammen, im selben Stockwerk wie ich, genau die Tür gegenüber. Mit ähnlich meine ich die Gesichter. Ansonsten sind sie sehr verschieden. Der eine heißt Josef und ist ein freundlicher Herr. Zurückhaltend und höflich. Ärmlich, aber immer ordentlich gekleidet. Ich begegne ihm oft im Treppenhaus. Wenn ich aus meiner Wohnung komme, steht er manchmal in seiner Tür. Hinter ihm sieht man einen langen, dunklen Korridor. Links und rechts stehen Regale, vollgestopft mit Büchern. Darüber eine Unzahl von Bildern an den hohen Wänden. Wir grüßen uns und wechseln meistens ein paar Sätze. Das Wetter, der kaputte Aufzug, Treppenhausunterhaltungen. Er ist ein bisschen seltsam, denn manchmal, schon im Weggehen, fügt er unseren nachbarlichen Phrasen etwas hinzu. Überraschendes, Verblüffendes. »Ja, ja, da haben Sie ganz recht. Fahren Sie nur an den See«, sagte er gleich am Anfang. Es war Mitte Juni, grinste und deutete mit der Hand irgendwo hin. »Die anderen liegen längst tot auf dem Friedhof, lange schon. Aber wir können noch rausgehen in die Natur, an die Sonne, laufen, schwimmen. Herrlich.« Das war sein Satz, einen ganzen Sommer lang. Egal, ob ich die Badesachen unterm Arm hatte oder eine Einkaufstasche. In diesen Momenten zweifelte ich natürlich ab und zu, ob er nicht ein bisschen spinnt. Aber dann erklärte er mir wieder ganz fachmännisch, wie man einen Boiler an die Wand montiert oder wie ich die neue Waschmaschine installieren muss. Manchmal erwähnte er auch die neuesten Nachrichten aus der Zeitung. Sogar über die Wahlen in Italien wusste er genau Bescheid. Er war auf dem Laufenden. Was für dumme Verdächtigungen, dachte ich mir bald.